Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Heute sind wir wieder zusammengekommen, um über das im Videothekenpod angekündigte Thema Filme sammeln zu reden. Viele von uns, von euch, sind ja Sammler und Hoarder. Und das führt mich dazu, mal darüber einen kleinen Plausch anzuregen. Wann wird aus Leidenschaft ein Zwang und wie viel ist zu viel und lebe ich schon längst in einer Videothek? So viel dazu. Der derzeitige Weltrekordhalter mit der größten DVD-Sammlung ist wohl Derek Davis, der wohl auf 189.000 Filme kommt. In Deutschland gehört Martin Czarner zu den Sammelwütigen. Seine Sammlung umfasst wohl 11.000 DVDs, Stand Januar 2012. Beide Artikel werde ich natürlich noch in den Shownotes verlinken. Also, erstmal kurz in die Runde. Wie viele Filme, schrägstrich Serien, befinden sich in eurer Sammlung? Ich fange schon mal an. Ich werde den redaktionsinternen Schwanzvergleich hier bombastisch verlieren, weil ich würde das, was ich habe an DVDs, an Filmen, an Videos, an Blu-rays, in dem Sinne nicht als Sammlung bezeichnen, weil ich nur in einem geringen Maße in dem Sinne sammeln nach dem ursprünglichen begrifflichen Definitionen. Also ich habe wahrscheinlich keine 1000 Filme, ich habe nicht gezählt, verteilt auf diese drei Medien. Und das Einzige, was ich als Sammlung bezeichnen würde, aber das sind natürlich viel weniger und noch lange nicht komplett und in verschiedensten Fassungen, ist halt so ein bisschen Stephen King, was ja so mein kleines Hobby ist, wo ich jetzt versuche mal zu komplettieren. Das finde ich aber auch einigermaßen übersichtlich, sodass man dieses Ziel auch irgendwann mal erreicht, wenn man mal diese 200 Kurzfilme weglässt, die unzählige Leute schon nach seinen Geschichten gedreht haben. Ansonsten hatte ich mal die ehrenvolle Herangehensweise mir vorgenommen, Italo-Western komplett zu sammeln, bis ich dann merkte, als er auf DVD rauskam, dass es irgendwann unmöglich wird und auch ziemlich bescheuert bei dem vielen desaströs schlechten Output, der da auch gemacht worden ist. Und was will man dann mit irgendwie, keine Ahnung, 800 Filmen dastehen haben, die vielleicht irgendwann mal auf DVD, Blu-ray rauskommen, wobei eigentlich dann vielleicht nur 200 irgendwie genießbar sind. Deswegen habe ich das dann auch irgendwann schnell aufgegeben. Dort habe ich aber genremäßig wahrscheinlich noch das meiste da und alles. Der Rest, den kauft man halt so nach Gutdünken, wenn es Spaß macht. Aber es war jetzt bei mir nie so der richtige Sammelzwang. Ich bin auch relativ gut drin, Filme, die ich nicht brauche oder die ich nie wieder gucke, wieder abzustoßen und dann sie nicht zu bewahren, nur um zu sagen, ich will jeden Film, den ich kaufe, irgendwie haben für den Fall, dass ich ihn mal irgendwie benutzen muss oder so. Das Mensch, trifft nicht Mann, zu. Jetzt hast du ja gleich mehrere Fragen vorweggenommen. Scheiße. Das ist ja total aus dem Konzept. Na, stell sie dann nochmal. Nee, das ist schon, da werde ich sie dann auf jeden Fall nochmal stellen. Wie sieht's bei dir aus, Benedikt? Ich habe ja schon sehr zeitig angefangen, also ich hatte das Bedürfnis, meine Filme zu katalogisieren, meine Sammlung. Und sie ist in der Zeit immer gewachsen und geschrumpft. Mir geht es da ein bisschen schlechter als den Lunen. Ich hatte es immer sehr, sehr schwer gehabt, mich von Filmen zu trennen. Also auch wenn die Filme schlecht waren, ich hatte es wahnsinnig schwer. Aber irgendwann gab es auch einen Punkt, wo ich dann erstickt bin in meiner Sammlung und dann wirklich einen ganz großen Teil, vor allen Dingen an alten VHS, die ich auch nie wirklich gesehen habe, nur gekauft habe, weil das Cover toll war, einfach rausgeschmissen habe. Momentan bin ich bei 2350 Filmen, die teilen sich auf mehrere Medien noch. Also ich habe natürlich klassisch VHS, DVD, Blu-ray, dann habe ich noch ein bisschen Laserdisc, CDI und einen einzigen Super 8 Film, den ist aber fast nicht erwähnenswert. Und ja, das ist die Größe meiner Sammlung, die aber auch immer wieder mal geht der Daumen durch die Reihen und dann werden Filme rausgenommen, die ich wirklich seit Ewigkeiten nicht gesehen habe und auch das Interesse gering ist. Und die fliegen raus, um Platz zu schaffen. Gut. Und bei dir, David? Bei mir komme ich jetzt ohne Videos, weil Videos war jetzt, sind es nur sehr, sehr wenige, weil ich erst mit dem Aufkommen der DVD angefangen habe zu sammeln, sind es 1918 Filme, die sich auf ca. 960 Blu-rays und der Rest auf DVD verteilt. Das ist ja schon eine ganze beachtliche Menge. Da stinke ich ja völlig gegen ab. Also mit Serien und ich sammle halt hauptsächlich Blu-rays. Habe mich irgendwann mal dazu entschieden. Früher waren es halt auch DVD und VHS und alle möglichen Formate. Und habe halt aber dann irgendwann mal auf Blu-ray halt umgeschwenkt, zwecks großen TV und so weiter und so fort. Und da macht dann irgendwann mal ein bestimmtes Medium halt keinen Sinn mehr, das auf einer, auf einem großen Bildschirm zu gucken, es sei denn, es ist halt wirklich eine sehr gut aufbereitete DVD. Und da komme ich halt grob, keine Ahnung, jetzt auf etwas, keine Ahnung, 450 oder so Filme und Serien insgesamt. Mehr wird's nicht werden. Und bei solchen Mengen wie bei David und Benedikt und Max ist natürlich dann gleich die Frage, wo kommen sie unter? Halle gemietet? Wurmloch? Also ich habe mir dann den Luxus gegönnt, tatsächlich, weil es die Lagerfrage ist, habe ich mir Regale Maß anfertigen lassen von Freunden, die des Tischlerhandwerks freundlich gesinnt sind, und habe dann über die Zeit verschiedene Modelle anfertigen lassen, von denen viele gar nicht mehr existieren. Ich habe jetzt noch meine 4 zugeschnittenen Regale, die tatsächlich ausreichen für meine DVDs und Blu-rays, die sich in meiner Wohnung verteilen. Also das Ganze hat noch einen gewissen aufgeräumten Charakter, weil ich auch immer Angst hatte, dass es eine wie eine Flut dann irgendwo hereinbricht. Aber prinzipiell sieht dann so ein schönes, gefülltes Regal mit Film aus, wie auch ein schönes Gemälde zum Beispiel. Also ich finde das ganz ansprechend, meine Variante, die ich für mich gefunden habe. Ja, hier muss ich sagen, da in der Hinsicht bin ich auch ein wenig neidisch auf den Benedikt, weil ganz so gut sieht es bei mir leider nicht aus, zumindest noch nicht aktuell. Also man muss dazu sagen, ich habe jetzt eine ganze Weile in der WG gewohnt und meine Filme sind da natürlich auch alle in meinem 15 Quadratmeter großen Zimmer untergebracht, was bei einer Zahl von, wie schon nach knapp 2000 Mädchen dann doch etwas schwierig ist. Also auch ich habe jetzt keine maßgeschneiderten Schränke, sondern ich habe die guten IKEA-Produkte bei mir stehen. Insgesamt erstmal 5 an der Zahl, was für die Blu-rays angeht. Und die schon etwas älteren, die Sachen stehen dann bei mir halt unterm Fernseher, das sind halt auch nochmal 2 Schränke, die jetzt rappelvoll sind mit DVDs und Blu-rays. Ich habe da in dem Zusammenhang von mythischen DVD-Stapel, Stalagmiten in deiner Wohnung gehört. Ist das so richtig, ist das ein Gerücht? Oder? Nein, das stimmt. Also gerade auch unterm Fenster sind die ganzen TV-Serien gestapelt und die Lagerung muss sich verbessern, aber ich bin auf dem Weg dahin. Also wahrscheinlich mal gucken, momentan ist jetzt ein Zimmer, wo der frühere Mitbewohner drin gewohnt hat, ja nun leer, und ich bin schon am Überlegen, ob ich da eventuell sowas wie einen begehbaren DVD-Schrank draus mache. Also für alle, die vielleicht auch ein Problem haben, ihre, wenn sie viele Filme haben und nicht so richtig wissen, wie sie die vielleicht auch schön präsentieren können und die auch eben diesbezüglich unterbringen können, ein maßgefertigtes Regal ist, jetzt hört sich vielleicht sehr dekadent an, aber letzten Endes ist es nicht sehr viel teurer, als wenn man sich ein fertiges Regal, was vielleicht von der Form her nicht passt, im Laden kauft. Einfach mal, vielleicht hat man Bekannte, die einem helfen können, oder man fragt einfach mal in einer Tischlerei nach, weil es ist wirklich nicht viel Holz und letzten Endes auch nicht sehr viel Arbeitszeit für einen professionellen Tischler. Also da sind sicherlich viele Möglichkeiten. Ja gut, also bei mir ist halt ähnlich das schwedische Möbelhaus, was da in Anspruch genommen wird, die guten Billy-Regale. Genau. Oder Kilby, die sind nur noch mal kleiner und nicht so weitläufig, die einzelnen Etagen, die man ja auch irgendwie verschenkt allerdings für stehende Blu-rays und aber DVDs. Das ist natürlich halt ein Problem bei mir mit Hund im Haus und alles gleich erstmal quasi 1-2 Regalhöhen gleich verschenkt, damit nichts in Reichweite kommt. Das ist dann, wenn man dann später wahrscheinlich Kinder hat, wird dann eh wahrscheinlich kompletter Wechsel stattfinden. Die 18er werden dann alle nach oben geschoben und die Kinderfilme alle nach unten, damit ja das außerhalb der Reichweite bleibt. Und 18er und diverse andere Sachen, das bringt mich natürlich dann auch gleich zur nächsten Frage, denn kauft ihr nur Filme zum Beispiel, die ihr kennt oder die nur einen bestimmten Anspruch an euch selbst gerecht werden, oder wird auch mal spontan zum Beispiel zugegriffen, oder seid ihr eher Komplettisten und es muss bunt gemischt sein? Also bei mir ist es so, dass ich tatsächlich alles Mögliche mir zulege, was mich äußerlich interessiert. Ich habe halt ein großes Spektrum, ich interessiere mich halt auch aus jedem Jahrzehnt, also vielleicht jetzt nicht unbedingt, geht vielleicht eher speziell in den 60ern los, aber ich habe auch dann davor auch 50er, 40er, je nachdem, auch bestimmte Genres da. Aber prinzipiell gucke ich mir alles an, was so auf dem Markt ist. Es gibt so gewisse Dinge, die sprechen mich gleich an. Gewisse Sachen, da sucht man ja schon ewig nach, bestimmte Klassiker, und das kommt dann nach und nach. Aber ich gehe halt auch gern auf Flohmärkte und auch in An- und Verkäufe, und dort findet man auch immer wieder Sachen, die man eben schon vielleicht lange gesucht hat oder eben von denen man auch noch nie gehört hat und die man einfach mal ausprobiert, weil bei den Preisen ist das dann auch nicht so schwer, da auch mal zu sagen, komm, den nehme ich mit, und wenn er dann doch doof ist, dann kann ich ihn immer noch wieder verschenken oder verheizen, was auch immer. Also es gibt da keine richtige Struktur, was mich anspricht, das kaufe ich mir, wobei ich natürlich mittlerweile auch sehr viel kritischer geworden bin. Es gab Zeiten, da habe ich jeden Cent umgesetzt in Filme, was ich dann später bereut habe, weil ich dann wirklich viel Mist gekauft habe. Mittlerweile bin ich auch sehr kritischer geworden, und die Qualität hat mehr Einzug gehalten als die Quantität. Kritisch ist auch ein gutes Stichwort. Ich weiß gar nicht, wann ich mir den letzten Film gekauft habe, weil schlicht und ergreifend seit Ende 2012, seitdem wir die Pretradio machen und man schreibt da noch über andere Sachen, ist man ja nur in der glücklichen Lage, auch extrem viel frei Haus zu bekommen von den Verleihern. Nicht immer alles gutes Zeug, deswegen fliegt ja bei mir die Hälfte auch direkt wieder raus, weil ich mir sage, ich brauche jetzt nicht jeden schlechten, mittelmäßigen Zombie-Film von Label XY in meiner Sammlung stehen haben, da bin ich zu wenig Komplettist. Aber es kommt ja genug gute Sachen auch raus, und das erspart wahrscheinlich erstens schon mal eine Menge Geld, auch wenn man natürlich nicht jeden Film in der Bemusterungsform bekommt, wie man sie gerne hat, wie man sie sich ins Regal stellt. Da gibt es halt sehr vorbildliche Labels, die sich nicht scheuen, ich nenne jetzt mal S-Cut Elite, da die fertigen Geschichten rauszubringen. Es gibt wieder andere. Da wird natürlich ganz katastrophal aus unserer Sicht bemustert mit so einer bescheuerten Checkdisk, wo noch das ganze Zeichen, ein Wasserzeichen oben drüber ist und eine Uhr mitläuft, und so, dass es auch dir wirklich als Kritiker ja keinen Spaß macht, den Film zu gucken. Deswegen vermeiden wir es ja uns auch irgendwie, die Filme zu besprechen, auch wenn es manchmal schade ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kaufe lange nicht mehr so viele Filme wie früher, dadurch, dass einfach genug Nachschub reinkommt, auch wenn der natürlich nicht so in die Richtung immer gesteuert ist, wie man es vielleicht selber hat. Und ansonsten bin ich oft sogar erschlagen, wenn ich dann, bist du irgendwie im Saturn, bist du bei Müllers, und da ist manchmal fast schon zu viel und die Auswahl zu groß, wie es früher so in der Videothek war, was leihe ich aus, das ist so, oder wenn man selbst dann vor der eigenen Sammlung steht, was gucke ich heute Abend? Die schwerste Entscheidung schlechthin, da man hat alles zu Füßen, und dadurch, dass es so leicht ist, das jetzt machen zu wollen, wird es irgendwie schon wieder uninteressant, und dann machst du den Fernseher an und dann guckst du irgendeinen Film mit Werbung, der gerade läuft, ein komischer Effekt, aber ja. Also ich gebe im Moment überhaupt kaum noch Geld aus, außer dass ich mir halt gezielt ein bisschen wieder neues oder altes Stephen King ranhole, und das aber dann meistens auch gebraucht bei eBay, sofern es halt nicht um Neuveröffentlichung auf Blu-ray handelt, aber alte DVDs kriegt man ja zum Teil gar nicht mehr in Originalfassung und eingeschweißt, obwohl ich es grundsätzlich als Sammler wesentlich lieber habe. Also ich habe gerne neue Sachen, das ist auch so ein Faible. Aber bei eBay ist man manchmal froh, wenn man überhaupt zu einem allgemein günstigen Preis manche Filme gibt. Schönes Beispiel, Nightmares and Dreamscapes gibt es ja auch nicht mehr, jetzt zum Beispiel, dass man den bei Amazon noch neu bestellen könnte, die Serie. Bei eBay pendelte der immer so zwischen 15 und 40 Euro von den Sofortkaufangeboten. Irgendjemand hat dann mal den Fehler gemacht, den für auktionsmäßig 1 Euro reinzustellen und die Auktion dann irgendwie an einem Dienstag 11 Uhr enden zu lassen. Dann habe ich tatsächlich für 1 Euro ersteigert dann die komplette Serie. Da freut man sich doch dann umso mehr. David kauft etwas öfter. Ich kaufe etwas öfter. Hab das ich auf gehört. Alle Fälle, wenngleich sicherlich auch nicht mehr so viel wie früher. Also auch bei mir hat das jetzt etwas abgenommen, wenn auch gleich nicht unbedingt wegen der vielen Bemusterung, weil doch die Sachen, die mich so interessieren, ja doch nicht so, zumindest nicht in der Form halt als Muster gibt, wie es Lunin schon sagt, weil halt einfach bestimmte Musterungen für einen Sammler einfach uninteressant sind, um die sich so ins Regal zu stellen. Aber letztendlich ging es mir früher auch ähnlich wie Benedikt, also ich habe mit 1996, wie gesagt, mit dem Sammeln angefangen, als die DVD aufkam. Damals habe ich hauptsächlich auf DVD deswegen umgeschwenkt, das weiß ich noch, weil am Anfang bei DVDs keine Wartezeiten waren. Also es ist dieses Videothekenfenster, das gab es bei DVD am Anfang nicht, also während die Videokassette noch 2 Monate, 3 Monate gebraucht hat, gab es die DVD halt schon sofort zu kaufen. mittlerweile alles überholt, aber das war seinerzeit so. Und da ging dann halt auch wirklich jeder Fang irgendwo rein. Also man hatte ja auch nur Taschengeld, man war ja noch in der Schule, musste mit den 50 bis 100 Euro, die man halt dann im Monat irgendwann... Was? Zwei Filme. Das ist ja unfassbar. Aus der Videothek. Was du für ein Taschengeld bekommen hast. davon musste man ja letztendlich seine Sucht irgendwo befriedigen und... Ich habe Essen bekommen als Taschengeld. Du bist auch ein bisschen jünger als ich. aber jedenfalls, wie gesagt, das ging halt auf DVD los und dann wurde halt wirklich alles gekauft. Also gerade Horror war es halt seiner Zeit. Also kann ich mich noch erinnern. Also so die erste DVD da, Halloween Age 20, dann ich weiß, was du letztens nochmal getan hast, Scream. Teilweise war man noch zu jung, hat das eigentlich gar nicht im Laden gekriegt. Da hat man noch einen Aufkleber genommen, hat das über die FSK drüber geklebt. Seinerzeit hat sowas noch funktioniert. Da hat dann keiner mehr auf die FSK geguckt, sondern einfach, ist nicht zu finden. Okay, wird schon stimmen. So viel ja. Kriminelle Energie da. Genau. Und ja, also, genau. Ja, bei mir sieht es ja eigentlich fast ähnlich aus. Ja, ich hatte eigentlich, ich hatte früher halt sehr viele DVDs gehabt, auch sehr viele VHS gehabt. Hab das dann irgendwann mal alles abgestoßen, von einem Umzug zum nächsten und das scheiß Kisten geschleppert, das ging mir dann irgendwann mal auf den Sack. Irgendwann mal halt durch Freundin, erste Wohnung, die man zusammen bezieht und mit dem Zulegen des Großbildfernsehers, war dann auch der Entschluss schnell gefasst, zu sagen, okay, gut, man fängt vielleicht doch wieder an mit Sammeln. Das ist dann doch irgendwo ein bisschen Jäger- und Sammlertrieb als Mann. Und habe mich dann gleich entschieden, Blu-ray als Medium in den Fokus zu nehmen. Und da ist es halt bei mir halt ja sehr viel im TV-Serien-Spektrum. Und ich sammle halt eher dann wahrscheinlich ein bisschen aus der nostalgischen Richtung heraus so ein paar Klassiker, die mich halt reizen, sei es sowas wie Prequest Club, Ghostbusters oder Zurück in die Zukunft oder so ähnlich. Ansonsten von neueren Sachen, ja, da muss dann wirklich ein bestimmtes Kriterium erfüllt sein, dass mich der Film irgendwie wuppt und also spontan Käufe mache ich in dem Sinne so nicht. Also da tue ich mich dann schon ein bisschen informieren. Ich will halt, wenn es geht, so wenig wie möglich Crap in der Sammlung haben, wenn es vielleicht andere anders sehen, wenn sie reingucken würden. Aber im Großen und Ganzen, ansonsten halt so ein paar Stammregisseure, Sergio Leone und so weiter und so fort, die man halt, die ich halt gerne komplettiert gerne haben möchte und auch gerne sehe. Und ansonsten, ja. Ja, also, um da nochmal drauf zurückzukommen, also Spontankäufe gibt es auch relativ selten nur noch bei mir in letzter Zeit. Also ich befasse mich auch vorher, gerade als Sammler vergleicht man halt auch, was die Preise angeht. Ich bin jetzt nicht so wie Benedikt jemand, der auf den Flohmarkt geht, also weil ich will einfach keine gebrauchten Sachen bei mir haben. Ich bin da, will die Dinger einfach eingeschweißt haben, aufmachen können und so muss es. Deswegen guckt man natürlich dann schon, also ich gehe schon, wenn ich jetzt weiß, das und das willst du dir kaufen, dann gehe ich einmal zum den Markt. Meistens hängt es dann bei Amazon, weil Amazon ist halt einfach dann meist der günstigere Anbieter. Und aber wie gesagt, dann befasst man sich vorher, befasst sich auch mit der Fassung, vorher, die halt vorher kommt. Und ja, deswegen, wie schon gesagt, so spontan Käufe sind relativ. Da hat man selten die Chance genutzt und ist in die Videothek gegangen, um ein Highlight, was man, wo man total scharf drauf war, den halt irgendwie zu bekommen. Das würde mir heutzutage nicht mehr im Traum einfallen, weil zum Teil man für runtergenudelte Versionen völlig zerkratzte Scheiben, zum Teil 2 Jahre alte Filme immer noch irgendwie 15 Euro bezahlen soll und die kriegst du schon auf den Krabbeltisch für 2 Euro im eingeschweißten, nagelneuen Zustand hinten den Rücken geschmissen beim Clown. Stimmt, ja. Gefühlt. Naja gut, aber das ist halt dann wieder ein völlig anderes Thema. Kommen wir vielleicht dann nochmal im Videotheken-Podcast 2 vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Der Film-Junk-Podcast aus Kanada hat sich in einem 4-teiligen Special namens Movie Organization Manifesto in ganzen 8 Stunden über das richtige Sammeln unterhalten. Das ist ja ein ganz, ganz heikles Thema. So ging es mir nämlich schon, wie baut man eine Sammlung auf? Und darin wird schon gleich festgestellt, dass einer der größten Fehler das Ordnen nach Genre ist. Also, wie sortiert ihr eure Filme? Nach dem bösen Genre, Regisseur, Epoche? Lasst ihr eigentlich Lücken im Regal für weiteres? Oder wollt ihr alles geschlossen haben, also für ein schönes Bild? Und geht es euch bei der Sammlung um die Präsentation oder um das um die Effektivität des schnellen Findens und so weiter? Also ich fange mal an, ich habe noch so wenig, dass ich es noch alles relativ gut überblicken kann. Ich weiß auch noch, wenn ich was verliehen habe und was fehlt etc. Und ich habe noch nach Genre geordnet, weil ich halt wirklich noch nicht in die Region vorgestoßen bin, dass ich dann, also erstens suche ich selten speziell einen Film, den ich dann nicht finden könnte. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was es bei 2000 Filmen ist. Wir sitzen ja jetzt gerade hier beim Benedikt. Ich denke, auch das ist noch gut überwindbar. Ich meine, schwer wird es dann halt bei Laserdisc, ähnlich wie bei Schallplatten. Da muss man dann noch ein bisschen blättern oder so im Katalog. Aber ich denke, bei so kleineren Sammlungen ist das alles noch kein Ding. Und es ist halt schwierig, weil du sagst ja mit dem Genre, was ist ein Genre? Wir haben ja letztens den, oder ihr werdet es vielleicht demnächst noch hören, ich weiß gar nicht, wie wir zeitlich aufgestellt sind mit dem Apokalypse und dystopischen Podcast im Zuge der Mad Max Reihe und dem vierten Teil, und was nimmt man da rein, was gehört jetzt zu dem Genre, was ist Untergenre? Gibt es wahrscheinlich viele Mischungsvarianten, die besser geeignet sind. Benedikt nimmt das Studio, ne? Ja, geordnet nach Labels, das ist einfach, sieht es schöner aus, finde ich. Es sieht geordnet aus. Und zweitens ist es für mich auch einfacher, die Filme dann zu finden, weil ich im Kopf auch habe, welcher Film wo rausgekommen ist, bei welchem Label, und ergo weiß ich dann auch, wo er steht. Also das ist mir halt meistens total egal, deswegen wäre es wahrscheinlich gar nicht so leicht, bei einer großen Sammlung das immer direkt zuzuordnen, außer bei so ein paar Label-Klassikern, aber ansonsten schert mich das halt nicht so doll, und deswegen wird es wahrscheinlich nicht überall Sinn ergeben. Wie macht es David? Benedikt hat auch recht geben, also bei mir ist es ganz genauso. Ich habe es auch nach Label sortiert. Also es gibt, es hat mal irgendwann angefangen, einfach, weil halt einfach die Cover der Label ja ähnlich, allesamt ähnlich gestaltet sind. Und jetzt zum Beispiel ein Warner hat immer die gleiche Aufmachung vom Buchrücken, vom Blu-ray-Rücken. Buch? Was ist das? Nie gehört, keine Ahnung. Ich glaube, ein Herr Sticklecker schreibt sowas, aber ansonsten. Es ist auch für mich interessant, weil es gab tatsächlich auch, natürlich alle paar Jahre verändert auch das Studio sein Design, sein Label, also vom optischen her. Und dann gibt es natürlich auch alle 10 Jahre einen neuen DVD- oder Blu-ray-Rücken halt. Ja. Und das ist halt auch immer, das habe ich auch halt nach Zeit geordnet, also nach den verschiedenen Erscheinungsdaten der DVDs oder Blu-rays, beziehungsweise eher DVDs. Bei den Blu-rays ist es noch relativ neu. Da gibt es noch nicht so große Veränderungen. Und ich finde es einfach schön anzusehen, wenn halt alle Foxes nebeneinander stehen, alle MGMs und alle Universals und so weiter und so fort. Alles, wie gesagt, das, was ich halt vorhin schon fragte, halt, lasst ihr eigentlich eine Lücke drin, wenn ihr jetzt irgendwie einen bestimmten Regisseur habt oder eine bestimmte Reihe habt im Regal, wo ihr wisst, okay, kommt in den nächsten Monaten was, bevor man wieder komplett neu umbauen muss oder verschieben muss, blöckeweise. Also ich nicht. Also Lücken lasse ich prinzipiell so nicht, weil erstmal zum einen, wie schon gesagt, der Platz das ausschlaggebende Kriterium ist, zu sagen, ja, jetzt machst du da eine Lücke und legst das Ding davor auf die andere Seite. Nee, das mache ich soweit nicht, aber ich mache immer wieder so 2-3 Mal im Jahr quasi das Neuordnen. Also Neuordnen nicht in dem Sinn, dass ich jetzt alles umschichte, sondern dass ich halt einfach jetzt die neuen Sony Blu-rays dann hinter die Blu-rays von Sony stelle, dann alles ein bisschen verschiebe im Regal, und so mache ich das halt hauptsächlich. Dieses Lückenlassen ist eben auch dann, wenn man nach Labels ordnet, auch überhaupt gar nicht notwendig, weil man stellt einfach den Film hinten ran. Richtig, und, genau. Das ist eben das, was wiederum sehr günstig und praktisch ist bei diesem Ordnungssystem. Ordnest du innerhalb des Labels chronologisch? Nein. Also warum wirklich nicht? Nur, weil es keinen Sinn macht für mich. Also weil es dann auch wieder vielleicht durcheinander kommen könnte, weil ich jetzt tatsächlich habe zum Beispiel Fox Blu-rays, DVDs meine ich, die zum Beispiel vier verschiedene Rückendesigns haben. Dann ordne ich die ja schon wieder je nach dem Rückendesign und dann innerhalb jedes von diesen 30, 40 DVDs dann oder bis 60, kommt immer drauf an. Bei Warner ist es am einfachsten, die haben ihr Design nie geändert. Aber das wäre dann zu umständlich. Also es wäre mir auch dann einfach, ist für mich auch nicht ausschlaggebend, nicht wichtig. So, also, was ich, da stimme ich auch mit Mindy komplett zu. Das Einzige, wenn wir jetzt, sagen wir mal, chronologisch raufgehen, das Einzige, was ich mache, ist, wenn es jetzt, sagen wir mal, wirklich eine Filmreihe ist, die jetzt komplett, sagen wir mal, zum Beispiel bei Warner rausgekommen ist, wie jetzt die ganzen Dirty Harry Filme, die stelle ich dann natürlich schon nebeneinander ins Regal. Also lass da nicht irgendwie Dirty Harry 1 da, dann kommt 4 andere und dann kommt Dirty Harry 2. Also das, da ist dann schon eine gewisse Ordnung drin, aber ansonsten so eine direkte chronologische Reihe, was weiß ich, vom ersten zum, also vom Film aus den 70ern bis 2015 oder so, das ist, es wird auch zu kompliziert auf Dauer, wenn man, gerade wenn die Filmsammlung doch über 1000 drüber ist, um da einfach auch dran zu bleiben und auch den Überblick letztendlich zu behalten. Ja, bei mir ist es jetzt so, dass ich nach Regisseur quasi einteile, wenn es jetzt, also wenn jetzt wirklich gleich mehrere Werke vorhanden sind, mindestens, also Minimum 3 Filme oder 2 Filme eigentlich vorhanden sind, dann werden die halt zusammengestellt von dem jeweiligen Filmemacher. Und ansonsten alles, was dann so Einzelwerke sind, die fallen dann quasi in die Genre-Abteilung rein, Horror, Sci-Fi etc. Und das ist natürlich dann immer noch der Knackpunkt. Wir hatten ja schon mal letztens darüber gesprochen, wie man dann eben sowas einordnet, wie zum Beispiel Ghostbusters. Ist es Horror? Ist es Comedy? Ist es Familienfilm? Ist es Abenteuer? Ist es Fantasy? Ist es ein Bill Murray-Film? Ist es ein Film, genau. Ist es halt schwer einzuordnen, deshalb ist halt wirklich das mit dem Genre schon ein bisschen tricky, sehe ich halt ähnlich. Es waren schon Überlegungen, das Ganze halt wirklich halt chronologisch oder alphabetisch halt zu ordnen, und da würde ich aber wahrscheinlich dann wieder auch einen Knall und einen Dreher kriegen. Am Ende, ich bleibe jetzt wahrscheinlich erstmal so, solange jetzt die Sammlung nie in den Tausenderbereich geht. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, ich habe dann halt noch strikt getrennt halt noch TV-Serien. Die DVDs sind auch separat, das sind ja bloß ein kleiner Bruchteil. Und ja, und da halt, wie gesagt, auch nochmal in den DVD-Serien auch nochmal Blu-rays getrennt von DVDs zum Beispiel. Ja, das also was, ist so die. Entschuldigung, also was bei mir, sagen wir mal, auch noch eine kleine Ausnahme bildet, sind, ist im DVD-Bereich, also diese Horror-Sachen und, sagen wir mal, die unter Erwachsenenunterhaltung generell, dass die halt bei mir noch in. Was sind denn Erwachsenenunterhaltungen? Heimatfilme oder was? Sogenannte Kung-Fu-Filme oder genau so. Ja, genau. Also jeder kann sich, glaube ich, noch vorstellen, was damit gemeint ist, aber nein. Nur Klassiker natürlich. Also nicht das, was sie also jetzt vielleicht denken. Ich war mal an meinen. Aber ich war noch gar nicht fertig. Achso, dann. Jedenfalls stehen diese DVDs halt dann doch noch in einem extra Schrank unterm Fernseher halt, wo ich seinerzeit auch mal ab 18 Aufkleber draufgeklebt habe. Abgeschlossen, halt, damit es die Mutti nie entdeckt. Damals war das so. Nein. Und jetzt? Jetzt ist ja keine Mutter mehr im Haushalt da. Also ja, ja, ja. Das ging fast so. Nein, jedenfalls DVD, 18er DVDs stehen halt bei mir dann immer noch unterm Regal. Die passt halt jetzt auch so, die Sammlung wird ja nicht mehr größer, weil DVDs kommen ja so gut wie selten noch in die Sammlung, was bestimmt auch noch eine Frage dann von dir sein wird, Thomas, ja, wo genau, wir dann gleich genau, dazu genau kommen. Das ist halt so ein Spezialbereich, dann die 3D-Blu-rays sind auch gesondert in einem eigenen Regal, also so ein paar kleine Sonderheiten gibt es schon, aber hauptsächliches Einordnen ist wirklich, wie Benedikt das schon sagt, auch bei mir nach Labels halt hauptsächlich. Genau, okay. Ja, da kommt natürlich dann gleich die nächste. Bei vielen, übrigens ich zum Beispiel, Benedikts überwiegender Teil ist natürlich DVD. Also sammelt ihr eher DVD oder Blu-ray? Das wäre natürlich erstmal die Frage Nummer 1. Und wie oft wechselt ihr Filme auf Medienträgern aus? also eine DVD-Fassung gegen eine Blu-ray-Fassung und so weiter? Oder sammelt ihr doppelt oder muss das neue Medium-Fassung bestimmte Kaufkriterien erfüllen, damit ihr diesen Schritt macht? Also prinzipiell bin auch ich jetzt zum Blu-ray-Käufer geworden komplett. Also ich kaufe den größten Anteil, was ich jetzt aktuell kaufe, sind Blu-rays. Und es kommt sehr selten vor, dass ich mir DVDs besorge. Und wenn, dann eben wirklich im A&V oder auf dem Flohmarkt. Und dann aber auch nur Sachen, die dann auch, wo ich sage, da gibt es vielleicht auch gar keine Blu-ray-Veröffentlichung oder solche Sachen. Und auch, wenn ich manchmal Filme sehe für 1 Euro, ich sage, da ist ja sogar das Kaufen auf dem Flohmarkt billiger, als den Film auszuleihen in einer Videothek, dass ich mir dann auch solche Filme hole, die es dann aber meistens auch nicht in meine Sammlung schaffen, wenn sie nicht gut sind. Aber prinzipiell ist für mich auch Blu-ray jetzt das Medium Nummer 1. Und das Nachkaufen quasi ist bei mir ganz, ganz selten. Das ist für mich kein Thema. Es gibt halt Sachen, man hat sich dann irgendwann mal doch gesagt, ach, das wäre jetzt mal geil, die Stirb langsam Box zum Beispiel als Blu-ray zu holen und die alten DVDs auszusortieren. So in dem Bereich. Aber selbst jetzt Indiana Jones habe ich noch auf DVD in der Special Edition. Die würde ich jetzt nicht austauschen. Also selbst vielleicht wenn es das Ding mal für 10 Euro auf Blu-ray gibt, womöglich. Aber da habe ich dann gar nicht den Ansporn dazu, weil auch die Box schön ist und ich auch glaube, beide dann gar nicht in der Sammlung haben möchte, weil ich dann auch eine aussortieren müsste. Ja, das ist halt vielleicht auch noch ein Problem dann mit dem derzeitigen aktuellen Medium halt der Blu-ray, dass halt nicht jede Blu-ray-Veröffentlichung auch das halt, was dann auch drin ist. Meistens ist es bei vielen kleineren Labels oder größeren Labels, die halt eher so Ramschware raushauen, gefühlt Ramschware, dass einfach nur die DVD einfach nur hochgezogen wird auf Blu-ray-Format. Ist dann wirklich in Restaurierung, in Aufwertung oder in Remaster vorliegt. Gab es auch die ganz böse Geschichte mit Herr der Ringe damals, erstmals auf Blu-ray. Stimmt. Da war es aber der Ton, also da hat man den Ton versaut, aber das Bild war ist perfekt bei Herr der Ringe. Also das war der Fälle. Aber um da auf die Frage halt zu kommen, also erstmal auch ich bin eigentlich ausschließlich nur noch Blu-ray-Käufer, bis auf ein paar Sachen, die es halt wirklich, die man halt auf. Ja, da kommt jetzt übrigens auch eine Blu-ray raus dazu, Ende August hier in Deutschland. Deutschland auch, damit du den zweimal da hast und nicht guckst. Nein, sicherlich nicht. Aber wie gesagt, Blu-rays hauptsächlich höchstens noch so im Serienbereich so ab und an, weil da gibt es bestimmte Serien, die kommen halt einfach nicht auf Blu-ray. Was das Austauschen jetzt angeht, war ich früher auch wie Benedikt eigentlich der Meinung, muss nicht sein, muss aber dann doch sagen, dass ich mich, also jetzt, ich sag mal, nicht grundsätzlich alles austausche, aber doch mich immer wieder dabei entdecke. Also gerade wenn es eben bestimmte Sondereditionen gibt und es gibt ja doch einige Labels, die auch wirklich sehr, sehr schöne Sachen bringen und wo ich mich dann doch auch entscheide, das wieder entsprechend auszutauschen, aber ich tausche es dann auch aus. Also ich bin jetzt keiner, der, ich sag mal, eine 0815 DVD behält, nur um beide Labels, um beide Medien da zu haben, sondern die geht dann auch wirklich raus. Also eine schöne Sonderedition behalte ich dann natürlich trotzdem, aber die 0815 DVD, die fliegt definitiv raus, einfach weil der Platz auch nicht da ist. Also um jetzt nochmal auf die erste DVD zu kommen, Halloween Age 20, seinerzeit kann ich mich erinnern, ist glaube ich das vierte oder fünfte Medium schon, weil erstmal die normale DVD gekauft, dann kam irgendwann von Kinowelt mal so eine Zeitung, wo die DVD dann direkt mit drin war. Zweimal DVD braucht man nicht, eine fliegt raus. Dann kam die Halloween Box seinerzeit noch von Lasers Paradise Ende der 90er. Da war ja auch Halloween Age 20 mit drin. Also flog die wieder raus. Und jetzt kam ja die Blu-ray raus. Also ist diese Halloween DVD auch wieder rausgeflogen. Also solche Wechselzyklen gibt es mitunter auch. Und ja, was jetzt, was du schon sagst, also ist natürlich richtig. Also es gibt vieles, da lohnt sich dieser Wechsel eigentlich nicht. Muss man halt wirklich genau hingucken. Also es gibt paar Labels, ich sag jetzt mal zum Beispiel Warner, da kann man schon bildqualitätmäßig einiges rausholen, gerade aus den alten 75mm Streifen, die sehen auf Blu-ray mitunter fantastisch aus, also Das war der Wilde Westen beispielsweise als richtig, Beispiel. Aber wenn man zum Beispiel sowas nimmt wie Predator zum Beispiel, der war ja, das ist der genau war das so, Gegenteil. Das war das absolute No-Go, der war so glatt gebügelt und Weichzeichen und Kürung gegangen. Gefiltert, ja. Da hat die Kürung gefehlt, da hat alles gefehlt und das sah aus, keine Ahnung, wie aus dem Wachsfigurenkabinett das ganze Stück. Ja, und das ist halt so, wie du halt sagtest, halt mit dieser Halloween-Geschichte. Ich auswechseln kommt ja bei mir nie in Frage, weil ich habe vorneweg nichts da, was ich jetzt irgendwie austauschen könnte. Ist dann eher dann die Frage, lohnt sich's für mich, das auf Blu-ray zu holen? Will ich es unbedingt haben? Das ist dann wieder bei dieser Sammelgeschichte sozusagen. Ehrgeiz. Und da geht's dann halt so rein, keine Ahnung, sei es jetzt sowas wie wirklich wie Indiana Jones in der Blu-ray-Box, war schon ganz schick. Oder halt sowas wie Stirb langsam, die gab es halt für kleine Schnäppele und da kann man eigentlich zugreifen. Oder halt dann eben sowas wie zum Beispiel Hitchcock, war mit einer der ersten Blu-rays, die ich mir zugelegt hatte, Psycho. Und das war einfach so ein überragendes Bild, ja. So extrem scharf und als ob der gerade frisch gestern gedreht wurde. Und das möchte ich einfach nicht missen, gerade auf dem großen Bildschirm. Tauchen sind dann eben die alten Mädchen halt nicht mehr so ganz so glanzvoll. Wie sieht's bei dir aus mit Wechselblumen? Beabsichtigt habe ich das damals maximal von VHS zu DVD, weil der Sprung, der Cut war halt viel, viel größer. Obwohl ich es bei so liebgewonnenen VHS, weil es bei mir damit halt losging in den 90er Jahren, bisher immer noch nicht geschafft habe, die zu entsorgen, weil Geld kriegst du dafür nicht mehr, obwohl ich sie vielleicht schon als DVD, als Blu-ray wieder hab, die Filme. Aber ich denke mir, das sind so wenig, die kann ich mir jetzt auch noch stehen lassen. Verkaufen kannst du nicht, wegschmeißen tut weh. Also so viel Sammler ist man dann doch. Ich finde halt, mittlerweile sind manche DVDs, vor allen Dingen in den normalen Hüllen, extrem hässlich geworden. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt einfach nur langsam mit der Blu-ray akklimatisiert hat, mit der Aufmachung. Weswegen es da durchaus schon vom visuellen Effekt her einen riesen Unterschied macht und ich deswegen auch lieber Blu-ray habe. Und wenn ich einen Film vergleichsweise mir das Medium aussuchen kann, dann lieber 2 Euro mehr für Blu-ray bezahle, das ist richtig. Aber ich finde es halt auch müßig, immer nur seinen Fokus auf Bild und Ton zu legen und da bin ich nie so der Fetischist gewesen. Und mir bringt es halt auch nichts, wenn jetzt irgendwie neu die Misery Blu-ray rauskommt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und da habe ich die von irgendeinem, ich weiß gar nicht von welchem Label draußen, ohne ein einziges Extra. Da brauche ich auch nicht im Traum dran denken, meine alte DVD-Doppel-Special-Edition wegzupacken, weil mir geht es zumindest, was die Stephen King-Geschichte angeht, vor allen Dingen um die Extras. Klar, der Film ist wichtig, aber die Hintergrundinformationen und solange sie es nicht fertig bringen, mir mindestens genau das Gleiche auf Blu-ray zu präsentieren oder mehr, gibt es überhaupt keinen Grund, da die Sammlung auszudünnen. Und da kann es halt auch durchaus auch, und das ist das Ärgerliche dann, sogar auch passieren, dass du manchen Filmen dreimal dastehen hast, weil einfach mal das eine Extra nur da drauf ist und das andere Extra hat dann nur die amerikanische Veröffentlichung. Und da wird es dann, das ist eigentlich, finde ich, so das richtige thematische Sammeln. Und da finde ich aber, wenn man das sich zu weit fasst, da wird man ja bekloppt, was das angeht. Und da denke ich, ist schon mit Stephen King einigermaßen schwer, obwohl er es ja überschaubare, sagen wir mal 50, 60 Spielfilme, Serien sind, die man da haben Die Serie ist halt, also die Reihe ist halt weitgehend endlich, also man sieht halt wenigstens irgendwo noch einen Silberstreifen Horizont, wo man halt enden kann. Bei anderen Sachen sieht es dann halt schon ein bisschen, anders aus. Aber ja, ich gebe dir recht, also gerade heutzutage, es gibt diverse Labels, die es zum Teil nicht mal fertig bringen. Wie gesagt, die Features einer DVD auf die Blu-ray-Fassung mit rüberzunehmen, ja. Das ist schon mal ein ganz hartes Stück. Von Tonspuren, also von zweiter Tonspur und Untertiteln wollen wir mal gar nicht reden. Das ist ein Wobei man sagen muss, das sind schon relativ eher die günstigeren Labels. Also was jetzt Extras angeht, wenn man schon schaut, also es ist richtig. Also es gibt leider solche Sachen wie Misery, aber es gibt auch viele Blu-rays, die wesentlich mehr Extras als DVDs haben. Also andererseits bin ich halt dann auch nicht Sammler genug, um bei Misery zu bleiben. Es gab ja schon seit 6-7 Jahren die normale Blu-ray ohne ein einziges Extra und jetzt kommt bald halt auch ein liebevoll gestaltetes Mediabook, wahrscheinlich mit vielen Extras. Ich weiß nicht, ob es die der DVD übertreffen wird. Ich bin aber dann trotzdem nicht bereit, 30 bis 40 Euro für jedes Mediabook hinzublättern, vor allen Dingen, wenn du Sammler bist, viele Filme haben willst, es ist einfach nicht möglich. Vor allen Dingen, wenn ich daran denke, wie lange hat denn jetzt, da greife ich dir wahrscheinlich wieder vor, wie lange hält denn jetzt eine Blu-ray? Wann kommen wir dahin, bis wir nur noch mit irgendwie als nächstes Medium mit USB-Sticks, die gar keinen Platz mehr wegnehmen, rumlaufen? Oder wann fällt das Medium ganz weg, auch wenn uns das Sammler widerstrebt, halt dieser Punkt, Gedanke? Da, ja. Einfach mal die Frage jetzt, die fast schon die finale Frage schon angehen, nämlich da ja die Digitalisierung ja fortschreitet und ist halt, und die Haltbarkeit der Medien ist ja auch nicht allzu hoch, und viele Läden ja schon quasi das Einstellen und die Produktion der DVDs und Blu-rays schon quasi schon irgendwie rauskicken wollen aus dem Sortiment. Wie wird es für uns sein mit Cloud und WOTS basierend? Wir gucken dann auf unsere Filmsammlung und finden wir dann überhaupt noch jemanden, der einen Blu-ray-Player reparieren kann? Oder von VHS wollen wir schon mal gar nicht reden und Laserdisc, und das wirkt dann schon fast ein bisschen antiquiert. Also ich krieg von einigen, keine Ahnung, die reinkommen und sagen so, oh, hast du viele Filme? Das wäre mir alles zu viel, alles dann irgendwie in der Wohnung unterzubringen, zu viel von Umzug zu Umzug, und irgendwann mal, ach, dieses Sammeln, das ist alles so lästig, und wohin mit dem ganzen Krempel? Und man guckt es ja vielleicht dann bloß einmal und dann hat man es einfach nur im Schrank stehen. Das sind alles so die Fragen, mit denen man sich dann irgendwie konfrontiert sieht. Da bin ich jetzt mit meinen etwas über 400, da bin ich ja noch fast raus. Da bin ich ja, da kann ich dann noch sagen, okay, für Frau sind auch einige Filme dabei. Und später natürlich das absolute Alibi-Argument schlechthin: wenn ich Kinder habe, kann ich denen Filmgeschichte präsentieren und sagen so, der Alte hat vielleicht doch noch einen halbwegs vernünftigen Filmgeschmack, außer Charles Bronson. Tja, wie sieht's bei euch aus? Wie haltet ihr das? Also ich sehe das gar nicht so eng, weil selbst wenn das jetzt kommt, dass das nur noch alles über Cloud oder irgendwas über digitale Medien funktioniert oder Video on Demand oder ähnliche Sachen, es gibt, wird immer auch einen nicht unerheblichen Kreis von Sammlern geben. Nicht von heute auf morgen tun tausende Menschen weltweit sagen, ach nee, gut, dann schwenke ich jetzt auf diese Wolke da um, sondern sagen, ich habe hier meine Sammlung, die habe ich mir über Jahre, vielleicht Jahrzehnte aufgebaut, und das ist mein kleines Heiligtum, mein Schrein, und das werde ich weiter verfolgen. Und es wird auch, wenn dann irgendwann mal, und das ist vielleicht das ganz Interessante, wenn dann diese Cloud da ist und vielleicht auch dann in x Jahren gar keine Hardware-Medien quasi mehr rausgegeben werden, eigentlich freue ich mich auf die Zeit, weil dann kommt eben nichts Neues mehr und dann kann ich mich wunderbar damit beschäftigen, Dinge endlich mal nachzuarbeiten, für die ich jetzt keine Zeit hatte oder wo ich sagte, nee, das muss jetzt noch warten, der Film, den hole ich mir irgendwann mal oder so. Dann ist es doch interessant, erstmal zu gucken, was ist noch an Resten da. Und ich denke mal, das könnte ganz interessant werden, zumal dann vielleicht die Preise, das ist natürlich jetzt schwer einzuschätzen, entweder sinken, so wie es bei der VS damals war, oder vielleicht rapide steigen, das wird sich zeigen. Aber ich meine, dass dieses Sammeln von diesen in die Hand nehmbaren Dingen quasi nicht verschwindet. Auch nicht in einer Zukunft mit komplett digital veröffentlichten Filmen. Ja gut, es ist halt natürlich dann die Frage, ob du dann noch den Markt hast, der dir dann noch die Filme noch präsentieren kann, um sie zu kaufen. Ja, natürlich. Weil, es wird wenn natürlich dann die Verleiher und Studios sagen, so, okay, wir gehen halt nur noch irgendwie in die Cloud rein, um dort halt die Filme irgendwie und TV-Serien halt irgendwie zu präsentieren. Und da geht's ja schon in Staaten drüben los, dass einige Studios schon anfangen zu sagen, dass TV-Serien, die sie produzieren, gar nicht mehr auf DVD oder Blu-ray rauskommen, sondern gleich irgendwie nur noch als digital rausgehauen werden. Das ist schon für mich persönlich absolut ärgerlich, gerade wenn man vielleicht sogar angefangen hat, irgendwie eine Serie zu sammeln, hat schon ein, zwei Staffeln im Regal stehen und auf einmal kommt die Entscheidung, die dritte Staffel kommt nicht mehr auf DVD Blu-ray raus, die kann man nur digital erwerben, und dann geht das Ärgernis schon los. Also, oder da kommt wieder die VHS ins Spiel, im Fernsehen aufnehmen, und da schließt sich der Kreis. Mit Showview, damit er die Werbung rausschneidet. Und dann Cover ausschneiden aus Filmzeitschriften. Selber malen, ja. Und mit. Nee, aber von dem Standpunkt habe ich das auch gar nicht gesehen. Es ist natürlich dann doof. Also, es ist klar, dass ab dem Punkt dann eben keine neuen Filme oder Serien mehr als Hardware rauskommen. aber ich meine, dass es immer noch den Markt geben wird, der mit dem übrig bleibenden Dingen handeln wird. Genauso wie ich das nicht als Problem sehen werde, dass man keinen Blu-ray-Player mehr kriegt. Oder das wird es immer geben. Ich kann ja jetzt auch noch einen LD-Player kaufen. Das Medium ist nun auch schon seit 99 quasi ausgerottet. Ich kriege auch immer noch Super 8-Projektoren. Also das wird es sehr, sehr lange alles noch geben. Ich denke auch. Also wird, wie es Benedikt schon sagt, das Neue verschwindet vielleicht irgendwann mal, aber man hat einfach immer noch irgendwas da. Und dann geht halt gerade dieses Sammeln der Restbestände los. Hoffen wir mal, dass dann erstmal dann am besten zuschlägt, wenn es wirklich günstig ist, bevor es, so denke ich halt, dann auch doch irgendwann mal einen Wert erreicht. Das Video on Demand sehe ich jetzt persönlich erstmal nur als Zusatz, also jetzt für mich persönlich gesehen, wo man halt mal was sich angucken kann, was man sich jetzt nicht kaufen würde und wo man jetzt auch nicht in die Videothek latschen will dafür, aber was ja, man jetzt auch nicht... Halt, also noch ist Video on Demand halt für mich zum Beispiel keine Option, da ich zum Beispiel in einem Stadtteil wohne, wo halt eine relativ schlechte Leitung anliegt mit einer 6000er, fällt sowas schon komplett flach in 1080p großes und wenn dann halt wirklich so Ultra HD Schnickschnack und Blu-ray Formate dann im keine Ahnung wie viel Gig Bereich dann rauskommen, fällt es dann, also 4K zum Beispiel über so eine Leitung ist völliger Totschlag, da greife ich dann auch so eine Slideshow. Sind dann eher so die Sachen, ja, wie du es halt schon sagtest, ich habe gerade den Faden verloren. Ja, vergrabe ich gerade noch ein und sag aber auch genau, was all diese digitalen Sachen eben entbehren, das sind zum Beispiel einfach, das ist die Präsentation des Films, das ist das Cover, das ist eine Special Edition und so ähnliches, so schöne, ich nehme immer wieder gern meine Century 3 Sin Editions von Fox, diese silbernen Boxen, sowas, so eine Sachen, das ist, was man auch immer wieder gerne mal in die Hand nimmt, wie ein Schmuckstück zum Beispiel und sich das dann auch, wenn der Film läuft, die ganze Zeit auch nicht aus der Hand legen kann. Solche Sachen, dafür wird es immer einen Markt geben, dafür wird es immer irgendwelche Geeks geben, Fans, Cineasten, wie auch immer, die sich nennen, ja, die das haben. Ja, den Markt gibt es und der Markt weiß, wie man den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen kann, ob es gerechtfertigt ist. Und solange man dort Geld ziehen kann, wird es das auch weiterhin geben. Ja, das ist richtig. Führt mich dann aber gleich nochmal zurück auf den Punkt. Sammlung wächst, Wohnraum wird teurer. Wie soll man es dann zukünftig machen? Also ich stelle mir jetzt gerade halt solche Leute vor, wie ich schon vorhin angeklungen habe, mit 189.000 Filmen oder mit 11.000 DVDs. Wo packt man die hin? Also ich meine... Man muss sich eben finanziell immer verbessern, damit man sich die Wohnung auch leisten kann. Ich sag mal, einfach mal Lotto spielen, ja. Ich sag mal, der Platz ist vielleicht irgendwo da, aber um es halt so anspruchsvoll oder ansprechend zu präsentieren, das ist halt das, denke ich mal, eher das Problem. Also wie gesagt, ich habe knapp 2000 Filme und die passen trotzdem alle irgendwo auf 20 Quadratmeter Wohnraum. Aber lass es mal im nächsten Jahr halt 20.000 Filme werden. Ich glaube jetzt nicht, dass ich innerhalb von einem Jahr aufs Zehnfache kommen. Schön wär's, aber nee, also hast du natürlich vollkommen recht, also das ist halt immer das Problem, wenn man es möglichst ansprechend präsentieren will, dann rutscht halt die Wohnung. Deswegen habe ich ja schon gesagt, also ich habe jetzt wie nach diesem einen freien Zimmer und wenn das Ding frei bleibt, dann werde ich mal gucken, dass ich das irgendwo so gestalte, dass halt quasi nur dieser eine Raum die Sammlung hat. Also ich kenne auch jemanden übers Internet, der hat halt auch wirklich einen Raum, wo er das halt auch alles stehen hat und da hat dann halt auch dieser Summer Edition dann schön ansprechend da stehen, diese, was man auch noch mal dann kurz besprechen könnte, wie es eigentlich mit Sammeledition aussieht. Das wäre jetzt auch schon fast schon so die finale Frage, nämlich wie es um euer Highlights in der Sammlung bestellt ist oder ob, also bei mir zum Beispiel ist es eher so, weil so richtiges Highlight, also so irgendwelche Sammler Editions mit Figuren und Zeug hier mit irgendwelchen Robotern und so ein Zeug in Blechbüchsen. Habe ich zum Beispiel nicht. Also für mich ist halt, da halte ich es wie andere Leute zum Beispiel auch, für mich ist halt ein Highlight immer das Aktuellste, was ich in der Hand halte. Und vielleicht eine gut und schick aufgemachte Box oder ein gut und schick aufgemachtes Mediabook. Und da wären halt jetzt bei mir zum Beispiel, keine Ahnung, die Reanimator Zweiteiler und die Suspiria-Box zum Beispiel als Mediabook quasi, was jetzt so für mich das Highlight wäre in der Sammlung. Ja, also da bin ich ja wahrscheinlich von uns hier am Tisch noch der noch die meisten Sammler-Editionen hat. Also ich gebe zu, dass mich das doch sehr, sehr reizt, auch wenn ich keinen Platz habe. Aber doch immer mal die etwas schickeren Editionen auch in den Schrank zu stellen, wenngleich es viele Sachen natürlich gibt. Gerade hier muss man mal zum Beispiel den japanischen Markt erwähnen, also der einfach in Sachen Sammler-Edition das Nonplusultra einig ist. Also die haben ja zu jedem klitzekleinen Schieß-mich-tot-Film sonst was für Editionen, wo du denkst, wie kommen die da drauf? Aber um jetzt mal auf die Highlights zurückzukommen, also für mich, also wenn ich jetzt auf meine Sammlung gucke, würde ich jetzt ganz aktuell zum Beispiel von Game of Thrones der dritten Staffel, da gab es bei Amazon seinerzeit schon Wochen bevor sie rauskam, ausverkauft, so eine Edition, wo halt dieser Drache vorne drauf ist und die Edition steckt halt dann da drin. Oder ich habe auch noch den damals viel gescholtenen, aber ich finde ihn trotzdem ganz nett, von Terminator 2, den Terminator 2 Kopf, oder auch wunderschön finde ich auch von Nightmare Before Christmas damals die Büste von Jack Skellington, die ich auch zu Hause habe. Ja, solche Sachen halt. Oder jetzt von Texas Chainsaw Massacre, die Edition, die Turbinenmädchen jetzt rausgebracht hat. Mit Kettensäge, oder? Nee, aber mit Figur von Letterface und mit T-Shirt und mit Schürze. Mit Sammelkarten, sowas reizt mich dann doch schon mal, gebe ich zu. Es ist klar, es sind Kinkerlitzchen, die eigentlich kein Mensch braucht, aber das hat so diesen, ja, dann vielleicht doch diesen einfach haben wollen Instinkt bei mir. Also deswegen, das sind auch so einige. Oder von Inception gab es auch dieses seinerzeit da so eine Edition, die in diesem Koffer herausgekommen ist. Also solche Sachen reizen mich dann schon, gebe ich ehrlich zu. Auch wenn oft das Geld fehlt, aber ab und an darf es dann doch auch mal eine Edition sein, die ein bisschen ins Geld geht. Also bei mir, eine der ersten, die ich überhaupt hatte, wo meine Sammlung noch ganz klein war, das ist zum Beispiel die Monster Legacy DVD Collection gewesen mit den drei Büsten von Dracula, Frankenstein und Wolfsmenschen mit 18 Universal Horror-Klassikern aus den 30er, 40er Jahren. Die ist auf jeden Fall immer noch für mich eine der schönsten, die ich habe und auch wirklich jetzt schon eigentlich mit ein Grundstein meiner Sammlung ist. Ich mag auch sehr gerne Compilations, wo auf kleinem Raum möglichst viele Filme drin sind. Also solche Sammlungen wie zum Beispiel von Woody Allen oder Star Trek oder James Bond oder eben auch die MGM Classics, die es mal in diesen großen Büchern gab. Aber ich denke, wenn ich jetzt genau, also natürlich auch die Century Series and Editions, von denen ich fast alle habe, mir fehlen noch 1, 2, 3 Stück. Aber ich denke, dass das Wichtigste und das Schönste, worauf ich am stolzesten bin, das sind 2 VHS von Christoph Schlingensief-Film, die ich auch mir habe persönlich signieren lassen, noch kurz bevor er aus dem Leben geschieden ist. Und das ist somit das eigentlich das Coolste für mich, was ich habe eigentlich. Ich habe überhaupt nichts Cooles. Keine Ahnung, nein, ich habe mir damals in Holland noch der Tanz der Teufel 1 und 2 in der Doppelvideo. Das hatte ich bis dahin auch noch nie gesehen, dass es das irgendwie gab. Weil im Videothekenzeitalter tat man sich ja allgemein noch sehr schwer mit so Boxen und Sammlungen, weil das wäre dann auch platzmäßig zum Teil ins Unendliche ausgeartet. Das hat noch ganz gut funktioniert. Ich hoffe, die Teile gehen noch. Also ich meine, die werde ich auch nicht weggeben. Würde mir wahrscheinlich auch keiner mehr Geld für geben. Also warum weghauen? Und ach, von DVDs, ich weiß gar nicht, so eine limitierte Jinro-Box habe ich, so mit Filmstreifen. Ich finde auch immer ganz neckig noch das im Land der Raketenwürmer, obwohl das eigentlich nur so ein hässliches Plasteteil ist, der diesen Raketenwurmkopf, wo dann eine ganz stupide Papphülle mit den 4 DVDs ist, aber sieht halt von Weitem zumindest ganz gut aus. Du sagtest, dass viele Filme auf wenig Platz, damals hatte ich mir vor 2 Jahren in den Staaten 3 so eine Boxen geholt, 100 Science-Fiction-Filme, 100 Horror-Filme, 100 Krimi-Filme. Hab noch keinen einzigen wirklich davon geguckt, aber vielleicht komme ich ja irgendwann mal auch dazu. Sowas ist dann fast schon irgendwo aus inhaltlicher Sicht für mich spannender als jetzt da draußen das große Tohuwabohu, weil es mir einfach finanziell nicht wert ist, nur für das Visuelle. Ich meine, ich habe es auch unbedingt dastehen gerne im Regal und ich hasse auch eine hässliche Presse-Disc gepresste. Ich will schon eine Hülle haben und so, aber es muss dann nicht der der 2 Meter breite Alienkopf sein, der dann irgendwie einen Platz wegnimmt oder so. Das wäre aber auch nichts für mich. Auch wenn das schön ist, aber da ist die Wohnung dann wirklich irgendwann zu klein. Also. Sie zwingen mich in der Fühlzeit. Geld ist halt immer die Frage. Also ich kann mich noch erinnern, gab von Scarface seinerzeit, als die Blu-ray rauskam, gab es eine Edition, fraglos totschick, auch wirklich richtig gut gemacht, so eine Zigarrenbox, ja, riesengroß. Aber das Ding hat 500 Euro gekostet. Also da habe ich dann auch gesagt, nee, ja, das sind also, aber, das da sind halt wirklich so Sachen, da wirst du halt quasi angefixt, wenn du halt wirklich so Sammler bist und Wert drauf legst auf solche Sammler-Editions. So ging es mir halt mit Soundtracks, dass zum Beispiel vorletztes Jahr wurde halt der Evil Dead Soundtrack im Zuge des Remakes nochmal neu aufgelegt als Japan-Pressung und die hat schon damals schon 120 Euro gekostet, wo sie frisch rauskam, wo ich mir gesagt habe, so, nee, also irgendwo ist jetzt eine Grenze gezogen, ich hätte gerne, sind halt so die Mondo-Arts drauf und so als Coverprint, sieht natürlich schick aus, so mit Siebdruck, aber irgendwo, nee, also das würde meine Frau nie verstehen, ich würde es selber wahrscheinlich auch nie verstehen, ich würde wahrscheinlich schlecht schlafen, so, obwohl ich es wahrscheinlich ständig streicheln würde und hegen und pflegen und begatten, aber irgendwo ist eine Grenze. Das war auch so ein Thema mit damals in Japan, kam damals 2001, oder wann es war 2001 rum, kam X-Men auf Laserdisc und das war die letzte Laserdisc, die gepresst wurde. Also das Medium war schon seit 2-3 Jahren eigentlich tot. Mhm. Und man hat aber nochmal für X-Men eben nur in Japan limitiert X-Men halt als Special Edition auf Laserdisc rausgebracht. Ein herrliches Teil. Und ich saß da auch schon mal davor mit dem Finger an der Maus. Aber das kostet halt kaum $600. Mittlerweile sind die Preise, glaube ich, auch rapide gesunken, wie bei LD generell gerade in den letzten Jahren. Aber das war dann auch, sage ich, das ist so utopisch. Das geht gar nicht. Ja, pass auf, ich hatte mal kurz eine Anwandlung gehabt. Wirklich, wenn ich es kriege und Oberlimit gesetzt, so wirklich mal einen kompletten Film als Filmrolle zu kriegen. Aber halt was Größeres, keine Ahnung, sowas Blade Runner-mäßig ist, zu ergattern und zu sagen, so, okay, ich hab den wirklich da, so, ich brauch bloß einen Projektor. Eine Halle. Und eine Halle und ein Kino und überhaupt und ja, ist dann eigentlich schon damit gescheitert, weil auf die Idee kommen auch noch viele, viele andere und viele, viele andere mit viel, viel Geld. Dann kann man quasi zugucken, wie. Es gibt wahnsinnig viele Mondpreise, gerade bei solchen Sachen, das ist sehr utopisch, was da auch manche Händler haben wollen. Das geht auch bei kleineren Sachen los, wo man einfach sagen muss, okay, du bestimmst zwar den Preis, aber das kriegst du so nie los. Oder aber es bewegt sich halt wirklich in solchen Ebenen, wo das wirklich so seltene oder begehrte Stücke sind, wo tatsächlich irgendjemand die 2000 Euro auf den Tisch legt oder was weiß ich, was für eine immense Summe. Aber da geht es auch ganz schnell in die Mondpreisigkeit hinein, ja. Aber das ist dann, glaube ich, dann nochmal ein Thema, was man dann, glaube ich, nochmal in einem anderen Podcast nochmal quasi nebst dem Filme sammeln, den Film-Devotionalien sammeln, glaube ich, nochmal anführen könnte oder. Genau, ja. Aber um nochmal kurz, weil du Soundtracks erwähnt hast, das ist für mich auch noch so ein spezieller Reiz, wenn halt Editionen mit Soundtracks ausgeliefert werden. Gerade deswegen bin ich zum Beispiel sehr auf das Label Bildstörung aus, dass ja doch die sehr oft ja nicht nur sehr ungewöhnliche Filme bringen, sondern mitunter auch den Soundtrack dazu rausbringen. Also gerade die Henry, wo der Soundtrack mit dabei ist, oder auch das 10. Opfer, wo sie damals den Soundtrack mit dazu gemacht haben. Also einfach Filme, die so schon selten sind und dann noch den Soundtrack dazu, das ist für mich persönlich jetzt halt auch noch so ein Reiz. Da muss ich aber nochmal kritisch reinfragen, weil ich habe ja auch einen Bildstörung, und zwar von diesem wunderbaren Film Ein Kind zu töten, aber ich glaube, den Soundtrack, der ist auch mit dabei, aber den kann man sich nicht anhören. Das ist ja nur eine Zusammenstellung aus Fiepen und Krächzgelauten, ja, wo ich mir sage, halt ob ich das als Soundtrack noch brauche als Bonus, ist die andere Frage. Weil dir das filmhistorische Wissen als Blogger und nicht Fachjournalist fehlt, wie andere Große das sagen, kannst du das gar nicht wertschätzen. Das stimmt wohl, ja. Diese Kakophonie der Fantastik. die dir da ja präsentiert. Ich gebe mich mit diesem Argument wirklich nicht schlagen. Es wäre halt schön natürlich, wenn man halt auf Soundtracks nur zurückkommt, es wäre natürlich schön zu der DVD und Blu-ray als Vinylsammler natürlich die Schallplatte bei mir. Das wäre dann natürlich cool, wenn man LD in der LD dann, weil es passt auf dem Format. Also ich war ja dafür, dass es die in der Box gibt mit DVD, Blu-ray, LD, VHS und MC. Haben wir noch irgendwas verpasst? Vielleicht gibt es ja mal einen Film, der LD heißt und dann kommt auch eine LD daraus. Bei VHS haben sie es ja auch gemacht. Also, ja, wir werden sehen. Ja. Tja, hören Sie. Nee, aber das sind dann, glaube ich, Auswüchse, wo man die mitmachen muss. Sei dahingestellt. Gut, da beenden wir für dieses Mal den DAA-Talk. Es gibt schon auch mal vielleicht ein paar Fotos von der einen oder anderen Sammlung aus unserem Hause. Mal schauen. Können wir vielleicht nochmal mitmachen, wenn ich mal wieder fotografieren kann. Dann mal nachträglich. Auf jeden Fall. Das doch mit links. Na, das ist bei der schweren Kamera. Genau. Und was wir als nächstes mal durchkauen werden, das steht noch momentan ein bisschen in den Sternen. Briefmarken. Oder Benedikts Bananen. Bis dahin. Tschüss. Ciao.